Weiter hören Sie einen Kommentar vom Herrn Zongpil mit dem Titel »Macht es so sehr Spaß, nach der Pfeife anderer zu tanzen«, der am 21. April veröffentlicht wurde. Der Kommentar hat folgenden Wortlaut. Von einem unserer Nachbarländer ertönen offizielle drohende Äußerungen. Dieser Staat spricht gar kein Wort darüber, dass die USA in die Gewässer der koreanischen Halbinsel beispiellos umfangreiche strategische Vermögen einsetzen und die Lage nah an die Grenze eines Krieges treiben. Im Gegensatz dazu will er gegen unsere Selbstverteidigungsmaßnahmen seinerseits notwendige Schritte einleiten, eine Reaktion vom wendebringenden Niveau zeigen und so gegen uns hart vorgehen. Insbesondere verlautbarte er, dass wir, die Demokratische Volksrepublik Korea, seine Wirtschaftssanktionen nicht durchhalten würden und es erneut erwägen sollen, wie sehr wichtig unsere Beziehungen mit ihm sind. Dabei ließ er auch süße Worte fallen wie, er könne auch uns die Sicherheit gewährleisten und notwendige Unterstützung und Hilfe für eine wirtschaftliche Hochkonjunktur geben. Am 18. April offenbarte dieser Staat durch ein offizielles Medienorgan, dass die Forcierung des Atom- und Raketenprogramms der TVRK die USA, die eigentlich in der Vergangenheit sein Gegner waren, zu seinem Mitarbeiter gemacht habe. Es fragt sich nun, wie wir ihn in Zukunft nennen und uns zu ihm verhalten sollen. Unsere auf die Selbstverteidigung orientierte nukleare Abschreckungskraft ist ein Mittel, das unsere Armee und Bevölkerung für den Schutz der Souveränität und des Existenzrechts des Landes und der Nation auf Kosten des Hungers und Engpasses geschaffen haben und ist daher kein Verhandlungsangebot. Bisher haben wir in wirtschaftlichen Sanktionen gelebt, sind aber gestützt auf nur eigene Kraft auf unserem selbstgewählten Weg der Gerechtigkeit unbeirrt vorangeschritten. Die heutige Realität, wo das Gesetz des Dschungels gilt, erklärt uns nochmals plausibel das Prinzip, dass wir nur unserer eigenen Kraft vertrauen sollen und dass nur die Selbsthilfe der Weg zur Existenz ist. Wenn unser Nachbarland unseren Willen fehlkalkuliert, weiterhin nach der Pfeife anderer tanzt und sich mit den wirtschaftlichen Sanktionen befasst, mag er womöglich von unseren Feinden Beifall ernten, muss aber dabei mit einer katastrophalen Wirkung auf die Beziehungen mit uns rechnen. Wir werden fest zusammengeschlossen um den Marschall Kim Jong-un mit unserer eigenen Kraft die Würde des Landes schützen und ein Paradies des Volkes aufbauen.